Fenster war schon die Sonne zu sehen. Da kamst du rein, warst allein so wie ich. Einsame Herz erkennen sich. Wir schließen gleich, rief der Barmann dir zu. Ich nahm mein Glas und ich sagte, hey du. Ich kenn hier einen Laden, der hat durchgehend auf. Da schmeißt uns keiner raus. Komm, lass uns jetzt nach Hause gehen. Es ist schon spät, doch grad so schön. Ich hab noch Bier und Zigaretten zu Haus. Damit kommen wir ne ganze Weile lang aus. Komm, uns gehört der Rest der Nacht. Hast du das nicht grad auch gedacht? Ab vom Alleinsein auch schon mehr als genug. Wir beide sind in der gleichen Armee, der nach Liebe verlangenden Seelen. Komm, lass uns jetzt nach Hause gehen. Es ist schon spät, doch grad so schön. Ich hab gehen.